Frigidität und Impotenz. Hinter allen sexuellen Schwierigkeiten steht Angst. Wir sprachen bereits von der Verwandtschaft zwischen Orgasmus und Tod. Der Orgasmus bedroht unser Ich, denn er entfesselt eine Kraft, die wir mit unserem Ego nicht mehr steuern, nicht mehr kontrollieren können. Alle ekstatischen und rauschhaften Zustände, gleichgültig ob sexueller oder religiöser Natur, lösen beim Menschen immer gleichzeitig faszinierenden Reiz und große Angst aus. Die Angst überwiegt in dem Maße, wie ein Mensch gewohnt ist, sich zu kontrollieren. Ekstase ist Kontrollverlust. Von unserer sozialen Gemeinschaft wird Selbstkontrolle als eine hochpositive Eigenschaft gewertet und daher bereits mit viel Fleiß den Kindern beigebracht. Jetzt nimm dich doch mal zusammen. Die Fähigkeit großer Selbstkontrolle erleichtert das soziale Zusammenleben erheblich, ist aber gleichzeitig Ausdruck der unglaublichen Verlogenheit dieser Gesellschaft. Selbstkontrolle heißt ja nichts anderes, als alle für eine Gemeinschaft unwillkommenen Impulse ins Unbewusste wegzudrängen. Damit verschwindet zwar der Impuls erst einmal aus der Sichtbarkeit, doch die Frage bleibt, was mit dem weggeräumten Impuls weiterhin geschieht. Da es zur Natur eines Impulses gehört, sich zu verwirklichen, wird er weiterhin in die Sichtbarkeit drängen. Und so muss der Mensch ständig Energie investieren, will er den unterdrückten Impuls weiter unterdrücken und kontrollieren. Hier wird deutlich, warum der Mensch Angst vor Kontrollverlust hat. Eine ekstatische oder rauschhafte Situation öffnet gleichsam den Deckel zum Unbewussten und lässt all das bisher sorgsam Verdrängte an die Sichtbarkeit kommen. Jetzt wird der Mensch in einer Weise ehrlich, dass es ihm meist schon peinlich ist. In vino veritas, im Wein liegt Wahrheit, wussten schon die alten Römer. Im Rausch brechen aus einem sanften Lamm wilde Aggressionen hervor, während ein knallharter Typ in Tränen ausbricht. Die Situation wird sehr ehrlich, aber sozial recht bedenklich. Deshalb sollte man sich beherrschen können. In diesen Fällen macht das Krankenhaus ehrlich. Wenn man Angst vor Kontrollverlust hat und deshalb täglich übt, sich zu beherrschen, ist es plötzlich oft recht schwierig, allein in der Sexualität auf die Kontrolle des Ichs zu verzichten und geschehen zu lassen, was von selbst geschieht. Im Orgasmus wird das kleine Ich, auf das wir immer so stolz sind, einfach weggeblasen. Im Orgasmus stirbt das Ich. Leider nur sehr kurzfristig, sonst wäre Erleuchtung wesentlich einfacher. Wer aber am Ich festhält, verhindert den Orgasmus. Je mehr das Ich auch noch versucht, den Orgasmus willentlich herbeizuführen, umso aussichtsloser wird der Erfolg. Dieses Gesetz wird trotz seiner Bekanntheit in seiner Tragweite meistens nicht überschaut. Solange das Ich etwas will, kann man es unmöglich erreichen. Der Wunsch des Ich verkehrt sich letztlich immer ins Gegenteil. Einschlafen wollen macht wach. Potent sein wollen führt zur Impotenz. Solange das Ich erleuchtet werden will, erreicht man dieses Ziel nimmermehr. Orgasmus ist der Verzicht auf das Ich. Nur das ermöglicht Einswerdung. Denn solange noch ein Ich da ist, gibt es auch ein Nicht-Ich. Und so lange existieren wir in der Zweiheit. Das Los- und Geschehenlassen ist vom Mann wie von der Frau gleichermaßen gefordert, wollen sie einen Orgasmus erleben. Doch neben diesem gemeinsamen Thema müssen Mann und Frau unterschiedliche geschlechtsspezifische Themen verwirklichen, soll es zu einer harmonischen Sexualität kommen. Wir sprachen schon ausführlich von der Hingabefähigkeit als Prinzip des Weiblichen. Frigidität zeigt an, dass eine Frau sich nicht ganz hingeben, sondern selbst der Mann sein will. Man will sich nicht unterordnen, nicht die Unterlegene sein, will dominieren. Solche Dominanzwünsche und Machtfantasien sind Ausdruck des männlichen Prinzips und verhindern deshalb bei der Frau eine vollkommene Identifikation mit der Weiblichkeitsrolle. Solche Verschiebungen stören naturgemäß einen so empfindlichen polaren Prozess, wie es die Sexualität ist. Bestätigt wird dieser Zusammenhang auch dadurch, dass Frauen, die bei ihrem Partner frigide sind, durch Onanie sehr wohl einen Orgasmus erleben können. Beim Onanieren fällt das Problem des Dominierens oder sich Hingebens weg. Man ist allein und braucht niemanden hereinzulassen, ausgenommen die eigenen Fantasien. Ein Ich, das sich nicht von einem Du gefährdet sieht, zieht sich leichter freiwillig zurück. In der Frigidität zeigen sich meist auch die Ängste der Frauen vor ihrer eigenen Triebhaftigkeit, besonders dann, wenn starke Wertungen über die Klischees einer anständigen Frau, einer Hure usw. so existieren. Die frigide Frau will nichts herein und nichts herauslassen, sondern kühl bleiben. Das Prinzip des Männlichen ist das Machen, das Schöpfen und das Verwirklichen. Das Männliche, Yang, ist aktiv und somit auch aggressiv. Potenz ist Ausdruck und Symbol von Macht. Impotenz ist Machtlosigkeit. Hinter der Impotenz steht die Angst vor der eigenen Männlichkeit und vor der eigenen Aggression. Man hat Angst, seinen Mann stehen zu müssen. Impotenz ist auch Ausdruck einer Angst vor der Weiblichkeit an sich. Das Weibliche wird als eine Bedrohung erlebt, die einen verschlingen will. Das Weibliche zeigt sich hierbei in seinem Aspekt der verschlingenden Urmutter bzw. der Hexe. Man will sich erst gar nicht in die Höhle der Hexe begeben. Auch hierbei zeigt sich die geringe Identifikation mit der Männlichkeit und somit mit den Attributen von Macht und Aggression. Der impotente Mann identifiziert sich mehr mit dem passiven Pol und der Rolle des Unterlegenen. Er hat Angst vor Leistung. Auch hier beginnt der Teufelskreis, wenn man versucht, Potenz durch Wollen und durch Anstrengung zu erreichen. Je höher der Leistungsdruck, umso aussichtsloser ist jede Erektion. Impotenz sollte vielmehr der Ausgangspunkt dafür werden, sich über seine Bezüge zu den Themen Macht, Leistung und Aggression und den damit verbundenen Ängsten Rechenschaft abzulegen. Bei der Betrachtung aller sexuellen Probleme sollte man nie vergessen, dass in jedem Menschen sowohl ein weiblicher als auch ein männlicher Seelenaspekt vorhanden ist und dass letztlich jeder, sei es Mann oder Frau, beide Aspekte in sich vollkommen entwickeln muss. Doch dieser schwierige Weg beginnt damit, dass man zuerst die vollkommene Identifikation mit jenem Anteil erlangt, den man durch seine körperliche Geschlechtlichkeit repräsentiert. Dann erst, wenn man den einen Pol ganz leben kann, ist der Weg frei, über die Begegnung mit dem anderen Geschlecht auch den gegenpolaren Seelenanteil in sich zu erwecken und bewusst zu integrieren.